ein einziger Strand. Die Tyrannen selbst erbeben vor der deutschbewehrten Hand. Reichtum ist, so wir ihn finden, unser aller Eigentum. Hoch auf Bergen, tief in Gründen, schallt vor Schrecken unser Ruhm. Felsengleich stehen wir zusammen, wo man uns zu Schaden strebt. Mag der Reiche uns verdammen, der vom Schweiß der Armen lebt. Schand und Tod.